Ruhe! Was ist das jetzt schon wieder für ein furchtbares Gehupe? Ruhe! Ich bin's, Ihr wie immer ergebenster Bürgermeister. Was führt Sie zu mir? Ich hoffe, gute Neuigkeiten bei dem Getöse, das Sie hier veranstalten. Allerdings, Herr Baron, ich lasse den Zoo schließen. Den Zoo schließen? Hört, hört, das sind ja wirklich wundervolle Neuigkeiten. Ja, richtig. Aber nun, wo jetzt alles aufs Vorzüglichste geregelt ist, wollte ich mir erlauben, den Herrn Baron freundlich zu bitten. Ja. Ah, verstehe, mein Bester. Es geht sicher um eine kleine Spende zum Wohle der Stadt. Genauer für mein neues Rathaus. Neustadts neues Rathaus. Ja, sagen Sie mal, war da nicht gerade jemand? Ich möchte, dass dies alles unter uns bleibt. Keine Zeugen. Keine Zeugen, Herr Bürgermeister. Und wissen Sie was? Darauf, dass wir zwei uns so gut verstehen, sollten wir ein kleines Schlückchen Kakao trinken. Oh? James! Da sag ich nicht nein, Herr Baron.